Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich werde euch ein paar Überlegungen heute Abend vorstellen, die mit einem Promotionsprojekt zu tun haben, was ich sozusagen vor dem begonnen habe, was ich jetzt verfolge und was ich dann abgebrochen habe. Ich kann vielleicht im Laufe des Vortrags auch nochmal auf ein paar Schwierigkeiten, die sich in dem Rahmen gestellt haben, eingehen. Also, das Thema ist Eurozentrismus bei Marx. Wenn man sich dieser Frage annimmt, geht es eigentlich um mehrere Komplexe. Also es geht um die Frage, welchen Blick hat Marx auf den Kolonialismus gehabt, aber es geht auch um die Frage, welchen Blick hat Marx auf nicht-europäische Gesellschaften gehabt. Und es geht auch um die Frage seiner Konzeption des historischen Fortschritts. Es gibt eigentlich vor allem zwei sozusagen Diskurse, die in diesem Bereich stattgefunden haben. Die eine ist sozusagen die Marx-Debatte oder marxistische Diskurse, wo es meines Erachtens zwei Herangehensweisen gibt, die ich beide sehr unbefriedigend finde. Einerseits ein sehr apologetisches Herangehen, also im Prinzip sozusagen Marx durch die Bank Recht gegeben wurde, und ein philologisches Herangehen, also dort, wo sozusagen versucht wurde, das Problem durch eine Masse von Texten, in denen man nach Antworten gesucht hat, zu lösen. Ich glaube, dass die eigentlich interessante oder weiterbringende Thematisierung, nämlich eine umfassend herrschaftskritische Thematisierung, die sich auf verschiedene gesellschaftstheoretische, herrschaftskritische Debatten bezieht, bisher noch nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, dass solch eine Debatte auch vor der Herausforderung steht, die immer größer wird, nämlich dieses zunehmende marxische Werk, was ja auch nach wie vor veröffentlicht wird in der zweiten Marx-Engels-Gesamtausgabe, komplett mit einzubeziehen. Das wäre so der erste Strang. Der zweite Strang ist vor allem die postkoloniale Theorie. Wenn man das ein bisschen breiter fasst, kann man auch noch so globalgeschichtliche Ansätze dazu mitfassen. In diesem Debattenstrang ist es eigentlich so, dass Marx sehr harsch kritisiert wird. Ihm wird Eurozentrismus vorgeworfen. Er hätte ein eurozentrisches Modell politischer Emanzipation vertreten, das sich maßgeblich dadurch auszeichnet, dass es die Erfahrungen von kolonisierten Subjekten ignoriert habe. Bei Edward Said ganz prominent in seiner Orientalismusstudie gipfelt dieser Vorwurf sogar darin, Marx habe eine rassistische Orientalisierung der nicht-westlichen Welt betrieben. Ich habe demgegenüber heute Abend Folgendes vor, und zwar möchte ich einen Eurozentrismusbegriff entwickeln, der sich auf eurozentrismuskritische Debatten in den postkolonialen Studien, aber auch in der Globalgeschichte bezieht. Und ich möchte dann diesen Eurozentrismusbegriff mal tatsächlich auf das ganze marxische Oeuvre versuchen anzuwenden. Also es geht da zuerst um die ganz prominenten Texte von 1853, die Marx zum englischen Kolonialismus in Indien geschrieben hat. Ich will mir dann mal ein Beispiel für eine Quelle von Marx-Einschätzungen, also den Reisebericht von François Garnier, angucken. Mich dann weiter durch das marxische Werk 1860er und 1870er Jahre arbeiten, also seine Einschätzungen zu dem Kolonialismus nach wie vor in Indien, aber auch in Irland. Ich will mir dann mal die Kritik der politischen Ökonomie genauer angucken und am Ende zum marxischen Spätwerk kommen. Ich glaube, dass man in dieser Auseinandersetzung, und so viel sei sozusagen als These vorangestellt, eine zunehmende Abkehr von eurozentrischen Annahmen bei Marx entdecken kann. Und insofern verstehe ich meinen Vortrag auch so ein bisschen als Einspruch gegen ein vorschnelles Verwerfen von Marx, wie es in der postkolonialen Diskussion häufig praktiziert wird. Eine Bemerkung noch vorab. Wenn man sich diesem Verhältnis Marx-Blick auf die nicht-europäische Welt sich das anguckt, ist ganz entscheidend, wie Marx Grundeigentumsverhältnisse in der nicht-europäischen Welt eingeschätzt und analysiert hat. Und er bezieht diese Einschätzungen über diese sozialen Verhältnisse in der nicht-europäischen Welt aus Quellen. Also er arbeitet ja sehr viel, wenn ihr euch mit der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt habt, wisst ihr das auch, sehr viel mit Quellen, exzerpiert sehr viel, liest im Londoner Museum sehr viele Autoren. Und diese Quellen schätzt er zum Teil auch sehr, sehr kritisch ein. Ich will dieses eine Zitat dem voranstellen. Und zwar schreibt er am Ende seines Lebens über eine solche Quelle: die englischen Esel brauchten immense Zeit, um die wirklichen Conditions der eroberten Kreise auch nur approximativ zu begreifen. Nun gut, also zum Eurozentrismusbegriff. Ich glaube, man kann sinnvollerweise vier Dimensionen dessen, was normalerweise unter Eurozentrismus verhandelt wird, unterscheiden. Und zwar zunächst ein Ethnozentrismus, der die Überlegenheit der europäischen Gesellschaften, die umfassende Überlegenheit der europäischen Gesellschaften behauptet. Je nach Spielart wird diese Überlegenheit begründet in Vernunft, die sich nur in Europa entwickelt habe, in einer politischen und ökonomischen Vorherrschaft oder Überlegenheit oder je nach Diskurs auch in einer rassischen Überlegenheit. Es gibt dann anschließend an Edward Said, das, was er Orientalismus genannt hat, also sozusagen ein homogenisierender Blick westlicher Akteure, westlicher Autoren auf nicht-westliche Gesellschaften. Für Said ist dieser Blick ein Ausdruck einer kulturellen und ökonomischen Herrschaft des Westens und er funktioniert eben maßgeblich über Homogenisierung, aber auch über Vereinnahmung dessen, was der Orient ist. Und nach Saids These wird der Orient eigentlich erst in diesem Blick erschaffen. Und das ist auch ganz entscheidend bei Said, dieser Blick, dieses Bild, was dort vom Orient gezeichnet wird, ist eigentlich ein Zerspiegel eines Selbstbildes. Eine dritte Dimension ist ein klassisch europäisches Entwicklungsdenken oder sozusagen ein falscher Universalismus. Es wird davon ausgegangen, dass im Prinzip alle Weltgegenden eine Entwicklung, wie Europa sie zu durchlaufen hat, wie Europa sie durchlaufen hat, zu durchlaufen haben. Und das wäre der letzte Punkt, angelehnt an die globalgeschichtliche Diskussion, wo darauf hingewiesen wird, dass ein spezifischer Eurozentrismus sich darin verbirgt, dass man nicht europäische Geschichte unterschlägt, beziehungsweise, das habe ich hier auch noch mit aufgenommen, dass Geschichte sozusagen, also die Geschichte der Interaktion zwischen Europa und nicht-europäischen Weltgegenden allein auf die ökonomische Dimension reduziert wird. Christopher Bailey, der englische Imperialhistoriker, hat dem entgegengehalten, dass diese Reduktion eben absurd sei, weil sie unterschlagen würde, dass politische und ideologische Konflikte ein globales Ausmaß erreicht hatten, zum Teil bevor es ökonomische Uniformitäten in großen Teilen der Welt gegeben hat. So, also das sind diese vier Dimensionen, die man, denke ich, beachten muss, wenn man über Eurozentrismus spricht. Was ist dazu zu sagen? Ich denke, man muss bemerken, dass bei den ersten zwei Dimensionen die Grenze zum Rassismus ein sehr, sehr schmaler Grat ist und dass bei der dritten und vierten Dimension in der Regel so eine geschichtsphilosophische oder eine partikulare gesellschaftliche Entwicklung universalisierende Position herauskommt. Wenn man sich nun Marx' Texte von 1853 anguckt, findet man dort eine ganz spezifische Analyse der indischen Sozialstruktur. Marx geht davon aus, dass Indien dadurch gekennzeichnet ist, dass es ein künstliches Bewässerungssystem gibt, dass eine zentralisierte Staatsgewalt existieren würde, die nur mit isolierten Dörfern konfrontiert sei, dass es keine Städte gäbe und dass Landwirtschaft und Handwerk in sehr enger Verbindung miteinander existieren, beziehungsweise dass der Staat, und das ist ganz wichtig, der tatsächliche Grundeigentümer ist. Er nennt das Ganze auch einen orientalischen Despotismus. Und diese Sozialstrukturanalyse ist so ein bisschen der Hintergrund für seine Einschätzung des britischen Kolonialismus in Indien. Diesen schätzt er nämlich als ambivalent ein. Er würde das Eisenbahnnetz und das Bewässerungssystem in Indien entwickeln, würde die Dampfmaschinen einführen und würde zu einer Trennung von Ackerbau und Handwerk kommen und vor allem würde er ein System an Privateigentum von Grund und Boden einführen. Also sprich, eine soziale Revolution bewältigen, und auf genau diesen Einschätzungen fußt dann seine Analyse des Kolonialismus. Dazu zwei Zitate aus diesen Artikeln von 1853 zu Indien. Schreibt Marx: England hat in Indien eine doppelte Mission zu erfüllen, eine zerstörende und eine erneuernde, die Zerstörung der alten asiatischen Gesellschaftsordnung und die Schaffung der materiellen Grundlagen einer westlichen Gesellschaftsordnung in Asien. Und in einem weiteren Text zum Thema heißt es: Gewiss war schnödester Eigennutz die einzige Triebfeder Englands, als es eine soziale Revolution in Indien auslöste. Und die Art, wie es seine Interessen durchsetzte, war stupid. Aber nicht das ist hier die Frage. Die Frage ist, ob die Menschheit ihre Bestimmung erfüllen kann, ohne radikale Revolutionierung der sozialen Verhältnisse in Asien. Wenn nicht, so war England, welche Verbrechen es auch begangen haben mag, doch das unbewusste Werkzeug der Geschichte, in dem es diese Revolution zu Wege brachte. Und ich denke, wenn man nun mein viergliedriges Eurozentrismus-Schema an diese Texte anlegt, dann sieht Marx dabei nicht besonders gut aus. Er ist nämlich in jeder Hinsicht eurozentrisch. Europa erscheint einerseits als umfassend technologisch, infrastrukturell und rechtlich überlegene Gesellschaft. In Europa gibt es für Marx Eigentumsverhältnisse, die Klassenspaltung mit sich bringen und damit gesellschaftliche Dynamik. Das heißt Konflikt und Fortschritt, wohingegen Indien stagniere und sich durch Despotie auszeichne. Ich glaube, dass dieser Blick von Marx darüber hinwegtäuscht, dass die Sozialstruktur in Indien, im vorkolonialen Indien, schon sehr, sehr viel komplizierter war. Es gibt verschiedene historische Diskussionen, die darauf hingewiesen haben, dass diese Dorfgemeinden, von denen er spricht, nicht so homogen waren, dass es da durchaus schon soziale Differenzierung gab und damit eben auch soziale Konflikte und eine dynamische Sozialstruktur. Ich lasse den Orientalismus mal kurz weg, da komme ich nämlich gleich nochmal an einem separaten Punkt drauf und springe direkt zur dritten Dimension des Eurozentrismus, nämlich die Frage der Universalisierung der europäischen Entwicklung. Auch dieses Element findet man in Marx' Texten. Er geht nämlich davon aus, dass der britische Kolonialismus in Indien eine westliche Gesellschaftsordnung schaffen würde und adelt diese Entwicklung auch noch als Teil der als menschlichen Bestimmung gefassten Weges zur klassenlosen Gesellschaft. Diese Sicht täuscht natürlich darüber hinweg, dass es durchaus endogene Entwicklungspotenziale für Indien gegeben hätte, und sie vertritt ganz interessanterweise die Auffassung, dass durch den Kolonialismus sozusagen sich gesellschaftliche Verhältnisse in Europa 1:1 auf Indien übertragen würden. Was, denke ich, wenn man sich ein bisschen mit Kolonialgeschichte beschäftigt, eigentlich eine sehr problematische Annahme ist, weil Kolonien ja vor allem asymmetrisch in den Weltmarkt integriert wurden und das heißt sozusagen gerade nicht die gleichen Entwicklungsperspektiven haben wie die Länder, die sie kolonisieren. Und auch im Sinne der Eurozentrismusdimension der Globalgeschichte sind Marx-Texte eurozentrisch. Die Interaktionen zwischen Europa und Nicht-Europa werden ausschließlich aufs Ökonomische beschränkt und vor allem interessieren die Auswirkungen dieser Interaktionen eigentlich nur für nicht-europäische Länder, also welchen Einfluss hat die Kolonisierung auf Indien, aber nicht welchen Einfluss hat die Kolonisierung Indiens auch auf Europa. Und diese Perspektive zeichnet sich, und da gibt es in der indischen Historiografie mittlerweile auch eine lange Diskussion darüber, dadurch aus, dass es so Phänomene wie eine indische Moderne, eine nicht-westliche Moderne als Überlegung überhaupt nicht bei Marx vorkommt. Ich habe jetzt die zweite Dimension, wie gesagt, den Orientalismus angelehnt an Said, weggelassen, weil ich mir den nochmal speziell anhand einer Quelle von Marx angucken will. Ich glaube nämlich, dass Marx diesen Orientalismus 1:1 aus einer Quelle bezieht, und zwar in diesem Fall aus einem Reisebericht von einem französischen Arzt und Physiker mit dem Namen François Bernier. François Bernier ist der erste, wie es immer heißt, Weiße gewesen, der nach Kaschmir gereist ist, und hat einen sehr, sehr einflussreichen Reisebericht 1670 schon veröffentlicht, also zu dem Zeitpunkt, wo Marx schreibt, schon 180 Jahre alt. Man kann sich natürlich fragen, warum hat Marx auf diesen Bericht zurückgegriffen. Und der ist schon zum damaligen Zeitpunkt relativ prominent gewesen. Er ist in mehreren Auflagen erschienen, ist auch in mehreren Übersetzungen erschienen, was sozusagen angesichts der damaligen Verhältnisse der Druckindustrie natürlich sehr bemerkenswert ist. Es handelt sich bei diesem Reisebericht um eine Quelle, die insgesamt in der Marx-Forschung vernachlässigt wurde, was ich aus zwei Gründen relativ erstaunlich finde. Einmal, weil man mit Said eigentlich sagen kann, dass diese Reiseberichte die maßgebliche Quelle für die Formierung eines westlichen Imaginären über den Orient sind. Zum einen, und zum anderen aber auch, weil Marx selber diese Quelle als sehr wichtige Quelle einschätzt. Dazu zwei Zitate aus einem Brief an Engels, der in dem zeitlichen Zusammenhang der Produktion dieser Texte, aus denen ich vorhin zitiert habe, steht. Also Marx schreibt am 2. Juni 1853 an Engels: Über die orientalische Städtebildung kann man nichts Brillanteres, Anschaulicheres und Schlagenderes lesen als den alten François Bernier, 9 Jahre Arzt von Aurangzeb, wo vorherrscht, kommt in einer Diskription des Interdiagrammogol. Also hier wird diese Quelle explizit als sagen, sehr wichtig hervorgehoben. Und das geht dann noch weiter. Bernier findet mit Recht die Grundform für sämtliche Erscheinungen des Orients. Er spricht von Türkei, Persien, Hindustan darin, dass kein Privateigentum existiert. Dies ist der wirkliche Klee zum, selbst zum orientalischen Himmel, also der wirkliche Schlüssel zum Verständnis dieser Gesellschaft. Wenn man sich nun diesen Text von diesem Reisebericht von François Bernier anguckt, findet man tatsächlich die These der Abwesenheit des privaten Eigentums an Grund und Boden in einer späteren Auflage, also hier von 1724, die ich zitiere, heißt es: Der König ist der alleinige und einzige Besitzer allen Grund und Bodens des Königreiches, woraus sich mit einer gewissen notwendigen Folgerichtigkeit ergibt, dass eine ganze Hauptstadt wie Delhi oder Agra fast ausschließlich vom Militär lebt und daher gezwungen ist, dem König zu folgen, wenn er für einige Zeit ins Feld zieht. Ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen historisch informiert, diese These eigentlich als orientalistische Projektion par excellence identifizieren kann, die sehr viel mehr mit dem subjektiven Gefühl der Überlegenheit Europas zu tun hat, als mit den wirklichen Verhältnissen in Indien. Historikerinnen haben mittlerweile darauf hingewiesen, dass es im vorkolonialen Indien nämlich durchaus veräußerbares und damit auch privates Eigentum an Grund und Boden gegeben hat. Es gibt dann noch eine Reihe anderer Dinge, die, wenn man so ein bisschen postkolonial sensibilisiert ist, in François Berniers Reisebericht problematisch sind. Also zum Beispiel findet sich dort die Vorstellung eines umfassenden Aberglaubens, der die indische Gesellschaft beherrschen würde. Europa erscheint demgegenüber natürlich als fortgeschrittene, aufgeklärte und rationale Gesellschaft. Und es finden sich auch zahlreiche Essentialisierungen über die faulen Inder. Und in dem Zusammenhang ist, denke ich, ganz wichtig zu sehen, dass François Bernier in der Rassismusforschung gemeinhin als derjenige gilt, der den Rassebegriff in seiner modernen Bedeutung das erste Mal benutzt hat, und zwar in einem Aufsatz für das Journal des Savants von 1684. Was auch ganz interessant ist, ist, dass Bernier in seinem Reisebericht davon spricht, dass er selber das Sanskrit nicht beherrscht, also die Sprache, die in Indien gesprochen wird. Und man fragt sich dann natürlich auch bei der Lektüre, worauf gründet er eigentlich seine Einschätzungen über die indische Gesellschaft? Und ich glaube, man kann da eigentlich die von Said ganz treffend kritisierte Tendenz am Werk sehen, den autochthonen Quellen dieser Gesellschaften zu misstrauen. Also Said bringt es auf die Formel, dass der Orient nicht für sich selbst sprechen könne, sondern sozusagen durch die westliche Stimme erst zum Sprechen gebracht wird. Gut, wenn man all das zusammennimmt, glaube ich, ergibt sich ein Bild, was sehr problematisch ist, und man hätte sich eigentlich gewünscht, dass Marx sozusagen auch ein bisschen mehr Kritik an dieser Quelle übt, anstatt aus ihr sozusagen eins der zentralen Bausteine für seine Einschätzung der indischen Sozialstruktur zu beziehen. Was die Rassismusfrage angeht, die auch heiß diskutiert wird, ist, glaube ich, so, dass Marx selber den Rassismus von Bernier nicht reproduziert, sondern dass es eher so ist, dass er mit dieser Quelle sehr, sehr naiv umgeht und sozusagen denkt, dass alles, was Bernier ihm liefert, Fakten sind, und er sozusagen sie nur noch in seinen Fortschrittsdiskurs einbauen muss, dass es aber nicht so ist, dass der Marxische Diskurs dadurch selber rassistisch wird. Aber also wenn es dazu andere Positionen gibt, können wir darüber auch gerne später noch diskutieren. Ich glaube, was man aber auf jeden Fall sehen kann, ist, dass Marx in dieser Zeit noch überhaupt gar keinen umfassend herrschaftskritischen bzw. differenzierten Begriff vom Kolonialismus hatte. Genau. So, wenn man jetzt durchs Marxische Werk ein bisschen weitergeht, reißt die Beschäftigung mit dem Kolonialismus nicht ab, sondern es gibt verschiedene Phasen, in denen sich Marx weiter mit Kolonialregimen auseinandersetzt. Und es gibt eine sehr lange Debatte darum, an welchem Punkt eigentlich seine Sicht sich anfängt zu differenzieren. Es gibt Leute, die vertreten, dass sich Marx Sicht schon wenige Jahre nach seinen 1853er Aufsätzen differenziert hätte, und zwar in seiner Analyse des indischen Aufstandes von 1857 bis 1859. Und es gibt andere, die vertreten, dass dies erst im irischen Fall passiert, also wenn Marx den englischen Kolonialismus in Irland analysiert. Ich glaube, dass die letzte Position richtig ist und will dazu auch ein paar Belege bringen. Also es gibt Leute, die sagen, Marx hätte in seiner Analyse des Aufstandes 1857 bis 1859 seine indische Handlungsfähigkeit herausgestellt. Er hätte eine anti-eurozentrische Perspektivumkehr praktiziert. Und ich glaube, dass wenn man diese Texte liest, sich da vor allem eine auch ziemlich befremdende Militärbegeisterung findet, also eine klare Kriegsberichterstatterperspektive. Ich habe da mal zwei Zitate mitgebracht, auch aus der New York Daily Tribune, aber halt 4 Jahre später. Also der erste Text, der aufstand in der indischen Armee, heißt es aus Marx' Feder. Wenn man sich diese Ereignisse vor Augen hält, ist man bestürzt über das Verhalten des britischen Befehlshabers in Meerat. Sein spätes Eintreffen auf dem Schlachtfeld ist noch nicht einmal so unbegreiflich wie die lässige Art und Weise, in der er die Meuterer verfolgte. Da Delhi auf dem rechten und Meerat auf dem linken Ufer des Jhama liegt und beide Ufer bei Delhi nur durch eine einzige Brücke verbunden sind, wäre nichts leichter gewesen, als den Fliehenden den Rückzug abzuschneiden. Also ist sozusagen theoretisch sehr uninteressant, dieses Zitat. Aber so lesen sich diese Texte. Ja. Also es sind, ich mache das noch an einem zweiten Zitat deutlich, also im Wesentlichen eigentlich Kriegsberichterstattung. Also das zweite Zitat, auch aus der New York Daily Tribune, ist aus dieser Zeit. Nachdem der General Hewitt den Fehler, und vom militärischen Standpunkt aus kann man sogar sagen, das Verbrechen begangen hatte, zuzulassen, dass sich die Aufständischen aus Meerat nach Delhi durchschlagen, und nachdem man die beiden ersten Wochen vergeudet hatte, wobei man einen irregulären Anstreich auf diese Stadt zuließ, erscheint der Plan der Belagerung von Delhi als ein Fehler, der kaum noch zu verstehen ist. Ich glaube also, dass diese Texte gemessen am Eurozentrismus auch wieder sehr problematisch sind. Sie eigentlich von einer umfassenden Überlegenheit Europas wieder ausgehen, einen klassisch europäischen Blick werfen und auch ein westliches Entwicklungsmodell verabsolutieren. Und insofern habe ich zumindest Schwierigkeiten, darin einen Beitrag zum Bruch mit dem Eurozentrismus zu sehen. Ich glaube, dass es sich anders mit Marx' Auseinandersetzung mit dem englischen Kolonialismus in Irland verhält. Und kann man sagen, Irland ist natürlich nicht Indien, ja, Irland ist geografisch zumindest Europa. Es gibt aber zumindest einige Punkte, die es interessant machen, über Irland nicht so, also im 19. Jahrhundert nicht so zu sprechen, wie wir heute über Irland sprechen würden. Irland ist sozialstrukturell tatsächlich an der Peripherie Europas. Das Problem nachher nochmal aufgreifen, weil es ganz ähnlich ist im Falle von Russland, mit dem sich Marx auch viel beschäftigt hat. Also ich glaube, es ist, gibt durchaus einige Gründe dafür, zumindest diese Auseinandersetzung mit dem englischen Kolonialismus in Irland nicht einfach als nur innerwestliche Auseinandersetzung zu begreifen. Und was vor allem an dem irischen Beispiel interessant ist, dass Marx' Analyse des Kolonialismus sich radikal verändert und dass ich sagen würde, dass er sich eigentlich sowas wie dem kolonialen Gesamtzusammenhang bewusst wird. Es ist nämlich nicht so sehr, denkt Marx, die Grausamkeit und Gewalttätigkeit des englischen Kolonialregimes, die sich von Indien zu Irland verändern würde. Aber was sich unterscheidet, und das ist, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt, ist die mit dieser Gewaltsamkeit verbundene Entwicklungsperspektive. Kolonialismus heißt für Marx im irischen Beispiel Raubbau, heißt eben gerade asymmetrische Integration in den Weltmarkt und die Etablierung einer kapitalistischen Produktionsweise, die gerade nicht vergleichbar mit der Metropole ist. Und Marx zieht, und ich denke, das ist der ganz entscheidende Punkt, aus diesen Erkenntnissen einige politische Konsequenzen, die sich doch sehr von seiner Position zum englischen Kolonialismus in Indien unterscheiden. Dazu zwei Zitate. Das erste aus einem Brief an seine Tochter Laura und seinen Schwiegersohn Paul Lafargue vom 5. März 1870. Marx schreibt: Um die soziale Entwicklung Europas zu beschleunigen, muss man die Katastrophe des offiziellen England beschleunigen. Dazu muss man den Schlag in Irland finden. Das ist sein schwächster Punkt. Wenn Irland verloren ist, ist das britische Empire dahin und der Klassenkampf in England, bis jetzt schläfrig und schleppend, wird heftige Formen annehmen. Doch England ist die Metropole des Landlordismus und des Kapitalismus in der ganzen Welt. Ähnlich die Einschätzung in einem Brief an Siegfried Meyer und August Vogt, den beiden Vorsitzenden der Internationalen Arbeiterassoziation in den USA, aus dem gleichen Jahr 1870. Marx schreibt: Ich bin nach jahrelanger Beschäftigung mit der irischen Frage zu dem Resultat gekommen, dass der entscheidende Schlag gegen die herrschenden Klassen in England, und er ist entscheidend für die Arbeiterbewegung all over the world, nicht in England, sondern nur in Irland geführt werden kann. Kommen wir zurück zu dem viergliedrigen Eurozentrismus-Schema. Ich glaube, dass die Texte nach wie vor sich dadurch auszeichnen, dass sie eine theologische Fortschrittskonzeption vertreten und dass Marx auch immer noch davon ausgeht, England sei die umfassend überlegene Gesellschaft. Aber, und hier beginnt jetzt die Differenzierung, ist es nicht mehr der Kolonialismus, der eine fortschrittliche Entwicklung in der Peripherie Europas sozusagen provoziert. Und damit finden wir eigentlich die erste Abkehr von dieser Überlegung, es gelte nur eine westliche Gesellschaftsordnung zu universalisieren. Und das ist vielleicht noch viel entscheidender, die Interaktionen zwischen Peripherie und Metropole werden nicht mehr rein aufs Ökonomische reduziert, sondern wir haben es mit einer politisch gedachten Interaktion zu tun. Also ihr habt die Zitate noch im Kopf. Der politische Aufbruch in England beginnt in Irland. Gut, kommen wir zu dem größten Teil des Marxischen Oeuvres, nämlich der Kritik der politischen Ökonomie, also sozusagen das Anliegen, das Marx eigentlich Zeit seines Lebens mit unterschiedlichen theoretischen Stützen betrieben hat, aber sagen wir mal ab den 1850er Jahren, also ab seiner Zeit im Londoner Exil, eigentlich sehr konsequent ausgearbeitet hat. Die von euch, die sich mit Marx ein bisschen beschäftigt haben und sich mit der zweiten Marx-Engels-Gesamtausgabe mal beschäftigt haben, wissen, dass es eine Abteilung, also die ist aufgeteilt in vier Abteilungen, eine Abteilung gibt, wo nur die ökonomiekritischen Schriften drin sind. Also das sagt schon etwas über die Bedeutung dieses Forschungs- und politischen Kritikprojektes, das Marx da verfolgt. Wenn man nun all diese vier Eurozentrismus-Dimensionen, die ich aufgemacht habe, in der Ökonomiekritik versucht nachzuverfolgen, ist man, glaube ich, einige Jahre beschäftigt, weil es wirklich ein unheimlicher Steinbruch ist. Und das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mal versucht, diese orientalistische Motivik, die ich sozusagen anhand von François Bernier so ein bisschen versucht habe zu schildern, an einzelnen wichtigen Texten der marxischen Ökonomiekritik aufzufinden. Und die findet sich tatsächlich relativ konsequent. Angefangen mit den Grundrissen und vor allem mit dem darin sehr prominent enthaltenen Kapitel Formen, die der kapitalistischen Produktion vorgehen, also eine Analyse vorkapitalistischer Gesellschaften durch Marx. Grundrisse von 1857-58, also sozusagen der erste Systementwurf zur Ökonomiekritik, den Marx macht, wobei er noch sehr viel mit Hegel liebäugelt. In diesem Kapitel oder auch in den gesamten Grundrissen findet sich ein Asienbild, was uns eigentlich schon sehr vertraut vorkommt. Asien würde sich auszeichnen durch die Abwesenheit von Privateigentum, durch die Einheit von Agrikultur und Handmanufaktur, durch die Abwesenheit von Städten und so weiter. Dazu ein Zitat. In asiatischen Gesellschaften, wo der Monarch als der exklusive Besitzer des Landsurplusprodukts erscheint, entstehen ganze Städte, die au fond nichts als wandelnde Lager sind, durch den Austausch seiner Revenue mit den Free Hands, wie Stuart sie nennt. Also man hat, wenn man dieses Zitat liest, eigentlich den Eindruck, dass hier noch eins zu eins von Bernier abgeschrieben wurde. Also erinnert euch daran, dass auch Bernier sagt, im Prinzip sind die indischen Städte nichts anders als militärische Feldlager. Es gibt dann, wenn man durch die Ökonomiekritik weitergeht, den nächsten wichtigen Text zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859, wo Marx sozusagen einen ersten Versuch macht, einer systematischen, werttheoretischen Auseinandersetzung, quasi die ersten drei Kapitel des ersten Bandes vom Kapital schon so ein bisschen vorwegnimmt in einer sehr viel dialektischeren, an Hegel angelehnten Version. Und man findet in diesem Text einen Begriff, der in der marxistischen Diskussion sehr, sehr prominent geworden ist und der so ein bisschen diese einzelnen Elemente der asiatischen Konzeption, die ich euch schon geliefert habe, auf den Begriff sozusagen bringt. Und zwar ist es der Begriff der asiatischen Produktionsweise. Das heißt in diesem Text zur Kritik der politischen Ökonomie, in großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modernbürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Ich meine, das nur am Rande, also wenn man sich diese Reihung mal genauer anguckt, ist das natürlich höchst problematisch. Also wir finden Bestimmungen, die eher zeitlich sind, antik. Wir finden Bestimmungen, die eher geografisch sind, asiatisch. Und wir finden Bestimmungen, die eigentlich eher mit Marx' Theorie der Gesellschaftsformation zu tun haben, nämlich feudal und modernbürgerlich. Aber das nur am Rande. Wenn man weiter durch die Ökonomiekritik geht, kommt als nächstes zentrales Oeuvre eigentlich das, was später veröffentlicht wurde unter dem Titel Theorien über den Mehrwert 1861 bis 1863, also sozusagen Marx' systematische Auseinandersetzung mit der ökonomischen Theorie. Auch in diesem Manuskript finden sich sehr viele Annahmen, die uns bekannt vorkommen, also die Einheit von Agrikultur und Industrie beispielsweise, dazu ein Zitat. Die ursprüngliche Einheit zwischen Arbeiter und Arbeitsbedingungen, vom Sklavenverhältnis abstrahiert, wo der Arbeiter selbst zu den objektiven Arbeitsbedingungen gehört, hat zwei Hauptformen, das asiatische Gemeinwesen, naturwüchsiger Kommunismus, und die kleine Familienagrikultur, womit Hausindustrie verbunden in one or the other form. Und es findet sich in diesem Manuskript auch eine explizite Referenz auf unseren François Bernier. Marx schreibt, siehe Dr. Bernier, der die indischen Städte mit Feldlagern vergleicht. Dies beruht also auf der Form des Grundeigentums in Asien. Auch das Kapital zeichnet sich, zumindest wenn man mal genauer in die Fußnoten guckt, durch ganz ähnliche Einschätzungen aus. Und zwar wird auch dort davon ausgegangen, dass die indische Gesellschaft sich durch eine Verbindung von Handwerk und Agrikultur auszeichnet, dass sie vor allem sich durch Stagnation auszeichnet, dass der Staat in seinen Händen das Grundeigentum konzentriert und dass England dem gegenüber die Rolle zukommt, diese Gemeinwesen aufzusprengen. Dazu zwei Zitate. Das eine aus dem ersten Band, also dem einzigen, das muss man, denke ich, auch immer dazu sagen, von Marx veröffentlichten Teil von diesem Mammutprojekt, das Kapital, also 1867. Jene uraltertümlichen kleinen indischen Gemeinwesen zum Beispiel, die zum Teil noch fortexistieren, beruhen auf gemeinschaftlichem Besitz des Grund und Bodens, auf unmittelbarer Verbindung von Agrikultur und Handwerk und auf einer festen Teilung der Arbeit, die bei Anlage neuer Gemeinwesen als gegebener Plan und Grundriss dient. Und im dritten Band heißt es, also ein Manuskript, was vor der Publikation des ersten Bandes erschienen ist, angefertigt wurde. Die Hindernisse, die die innere Festigkeit und Gliederung vorkapitalistischer nationaler Produktionsweisen der auflösenden Wirkung des Handels entgegensetzen, zeigt sich schlagend im Verkehr der Engländer mit Indien und China. Die breite Basis der Produktionsweise ist hier gebildet durch die Einheit kleiner Agrikultur und häuslicher Industrie, wobei noch in Indien die Form der auf Gemeineigentum an Boden beruhenden Dorfgemeinden hinzukommt, die übrigens auch in China die ursprüngliche Form war. In Indien wandten die Engländer zugleich ihre unmittelbare politische und ökonomische Macht als Herrscher und Grundrentner an, um diese kleinen ökonomischen Gemeinwesen zu sprengen. Also hier wird sozusagen das, was als asiatische Konzeption bezeichnet wird, tatsächlich noch überspannt. Es ist nicht nur Indien, sondern es ist auch China. Gut, also wenn man dieses Panorama zusammennimmt, sieht man, diese orientalistische Motivik zieht sich sozusagen auch durch die Ökonomiekritik durch, die sicher nochmal anders zu bewerten ist als Marx' journalistische Texte, weil sie natürlich mit einem ganz anderen auch wissenschaftlichen Anspruch auftritt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man zwei Einschränkungen machen. Einerseits glaube ich, dass Marx keine systematische Analyse der asiatischen Gesellschaftsformen, sagen wir mal, im Rahmen seiner Ökonomiekritik anstrebt. Man sieht das schon so ein bisschen an diesen Begriffen, die hier auch gefallen sind, die nämlich sehr wild sind und durcheinander gehen. Also es ist von Urkommunismus die Rede, von asiatischen Gemeinwesen, von asiatischer Produktionsweise und so weiter. Und, das wäre die zweite Einschätzung, ich glaube, es ist auch einigermaßen unklar, welchen Einfluss diese orientalistische Motivik auf andere Kategorien in der marxischen Ökonomiekritik hat, also klassischerweise Wert, Arbeit, Kapital und Geld. Das müsste man, glaube ich, konkret untersuchen. Ich würde aber nach wie vor dem marxischen Theorie- und Kritikprojekt so viel Vorsprung geben, dass das, was er beansprucht, also was er am Ende des dritten Bandes die Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt, also sozusagen idealen Durchschnitt bereinigt von konkreten nationalen Besonderheiten, dass diesem Projekt erstmal relativ viel also relativ viel wissenschaftlicher und differenzierter Esprit innewohnt. Und wie gesagt, deswegen finde ich es erstmal relativ unklar, welchen Einfluss diese Orientalismen auf diese begriffliche Arbeit von Marx haben. Was man aber sozusagen definitiv feststellen kann, ist, dass auch Marx Ökonomiekritik sich durch eine sehr, sehr unzureichende Kenntnis des Kolonialismus und vor allem der Kolonien auszeichnet, dass die Esel, seine Quellen, die er, wie er selbst sagt, für die Kritik der politischen Ökonomie geoxt hat, am bestenfalls approximativen Begreifen der wirklichen Conditions in diesen eroberten Kreisen maßgeblich verantwortlich sind. Kommen wir abschließend zum Marxischen Spätwerk. Wenn ihr euch mit Marx mal beschäftigt habt, wisst ihr, dass das Marxische Spätwerk, also sozusagen die letzten 16 Jahre seines Schaffens, also von 1867, erster Band des Kapitals, bis 1883, Marx Tod, im Wesentlichen sich durch unpubliziertes Material auszeichnet. Das heißt, dieses Spätwerk ist ein Torso, es setzt sich ganz viel aus Exzerpten zusammen, die jetzt auch zum Teil noch in der Marx-Engels-Gesamtausgabe publiziert werden, beziehungsweise deren Publikation noch aussteht. Man kann aber, wenn man so ein paar Meilensteine in diesem Spätwerk sich anguckt, durchaus deutliche Differenzierungen sehen. Beispielsweise in der französischen Übersetzung des ersten Bandes des Kapitals relativiert Marx ganz, ganz deutlich seine Vorstellung von Europa als Vorbild für nicht-europäische Entwicklung. Und die entscheidenden Differenzierungen, und darauf will ich im Folgenden vor allem eingehen, finden dann in den späten 1870er und frühen 1880er Jahren statt, als Marx anfängt, sich mit sozialwissenschaftlicher Literatur aus der europäischen Peripherie zu beschäftigen. Man muss dazu sagen, dass diese Literatur in dieser Zeit auch maßgeblichen Wissens, also sozusagen maßgeblich mit ihrem Wissen nach vorne kommt, also das Wissen dieser Literatur maßgeblich anwächst. Und ich habe mir da mal einen Exzerpt angeguckt, was sehr prominent ist, von einem, also das Buch, was Marx exzerpiert, ist von einem russischen Rechtshistoriker und Staatsrechtler, Maxim Kowalewski. Das Buch ist erschienen 1879 und es handelt über Grundeigentumsformen in Nordamerika, Algerien und Indien. Aus diesem Exzerpt zwei Zitate. Marx schreibt in den Annalen, also auf Basis des Kowalewskischen Textes, in den Annalen der einzelnen indischen Gemeinden mit dem Sanskrit unbekannten Historikern noch wenig zugängliche Quelle, Beweise, die durch Verfügung der Rajas so Privateigentum auf einmal und en masse entstand, zur Schädigung des gemeinen Eigentums. Und so dann heißt es unter der Überschrift Englische Wirtschaft und ihr Einfluss auf das indische Gemeineigentum, eine ganz bekannte Quelle. Brief an Colbert in Beilage Voyage de François Bernier, Amsterdam 1699. Und dann, und jetzt kommt's, heißt das nämlich einschränkend, Duperron, der Erste und Einzige, der einsieht, dass in Indien nicht der Großmogul der einzige Grundeigentümer. Also hier haben wir sozusagen innerhalb kürzester, in einem kurzen Exzerpt, tatsächlich einen Widerspruch zu ganz entscheidenden Punkten. Erinnert euch daran, Bernier, der bekundet sozusagen, er spricht kein Sanskrit und von Marx 25 Jahre vorher noch als sehr positive Quelle bewertet wird. Hier wird sozusagen den Historikern vorgeworfen, dass sie kein Sanskrit sprechen und es wird gegen François Bernier's zentrale Einschätzung der Abwesenheit des Grundeigentums von Grund und Boden in Indien eine weitere Quelle, nämlich eben jener Duperron, mobilisiert. Ähnliche Differenzierung findet man in Marx' ethnologischen Exzerptheften von 1880-81, wo sich eigentlich die Diagnose eines ganz eigentümlichen Durcheinanders von Eigentumsformen findet, aber zumindest nicht eine asiatische Konzeption. Und Marx kritisiert in diesen Exzerpten auch ganz explizit Autoren wie beispielsweise Henry Maine, die versuchen, die Verhältnisse außerhalb von Europa durch das, wie er sagt, europäische Äquivalent zu fassen, also sprich mit dem Begriff des Feudalismus. Das heißt, auch dort sozusagen schon eine deutliche Differenzierung in Marx' Blick. Ich glaube also, dass diese Exzerpte zeigen, dass Marx mit den verschiedenen Dimensionen des Eurozentrismus bricht. Er nimmt England nicht mehr als die einzig überlegene Gesellschaft, die durch Kolonialismus in Indien Fortschritt initiiert an. Ganz explizit sagt er auch, dass die These der Abwesenheit des Privateigentums an Grund und Boden nicht durch irgendwelche wissenschaftlichen Erforschungen der Kolonialmächte zustande käme, sondern durch ihre Beutelust. Das heißt, diejenigen, die keine Eigentumstitel an Privateigentum anerkennen, können natürlich das Land auch einfach in Beschlag nehmen. Es finden sich massive Differenzierungen, wie ich angedeutet habe, zu diesen Eigentumsverhältnissen in nicht-europäischen Weltgegenden. Das heißt, es gibt nicht mehr so einen orientalistisch uniformisierten Blick. Und ich habe auch erwähnt, dass Marx tatsächlich konkret sozialwissenschaftliche Forschung rezipiert und nicht Reiseberichte, die 180 Jahre alt sind. Das heißt, die wirklichen Conditions werden von ihm als differenzierter wahrgenommen. Und wir finden auch einen Bruch mit dem Entwicklungsdenken, das sich vor allem daran festmacht, dass er die Kategorie des Feudalismus, die ja sozusagen ein Teil in einer gesamten Geschichtserzählung ist, der Entwicklung von Gesellschaften, indem er diese Kategorie als Beschreibung für die indischen Verhältnisse ablehnt. Also dass sozusagen das europäische Schema nicht einfach auf Indien überträgt. Genau, diese Exzerpte sind jetzt auch, und das wäre der letzte Punkt, diese Exzerpte liegen einer Auseinandersetzung, einer politisch zugespitzten Auseinandersetzung, die Marx wenige Jahre später anfängt, zugrunde. Und zwar die Auseinandersetzung, die Marx mit den russischen Sozialrevolutionären beginnt. Auch für die russischen Sozialrevolutionäre war die Frage des Grundeigentums sehr, sehr wichtig, weil sie eben in Russland mit sehr großer agrarischer Produktion konfrontiert waren. Und die Frage war, was heißt denn eigentlich sozialrevolutionär sein in Russland? Lehnt man sich an Kapitalismusvorstellungen, die im Westen existieren, oder muss es darum gehen, eine eigene Befreiungsperspektive zu entwickeln? Genau diese Frage stellt dann auch Vera Sasulic, also eine herausgehobene Figur der russischen Sozialrevolutionäre, an Marx in einem Brief 1881. Und zwar fragt sie ihn, können wir denn deine Geschichtstheorie sozusagen auf Russland anwenden? Marx setzt sich sehr lange mit diesem Brief auseinander, schreibt verschiedene Entwürfe, eine Antwort, von denen er letztendlich nur einen, nämlich den kürzesten, abschickt, der relativ unbedeutend ist, aber diese anderen Entwürfe sind überliefert und sie sind sehr interessant zu lesen. Ich werde das gleich nochmal zitieren. Es gibt aber auch weitere Korrespondenzen, die Marx mit russischen Sozialrevolutionären hat. Er schreibt an russische Zeitungen, die das Kapital rezensieren, was damals auch in russischer Übersetzung dann erschienen war. Und er gibt auch eine russische Ausgabe des Kommunistischen Manifestes 1882 heraus. Marx betrachtet in all diesen Texten das kollektive Grundeigentum als Ursprung sowohl westlicher als auch asiatischer Gesellschaften und konstatiert sogar eine ökonomische Überlegenheit des Gemeineigentums. Das heißt, für ihn kann es keine einfache Anwendung geschichtsphilosophischer Entwicklungsideen, die am westlichen Beispiel gewonnen sind, auf diese Gesellschaften geben. Dazu ein Zitat aus einem Brief, den er an eine russische Zeitung 1877 schreibt. Meine historische Skizze von der Entstehung des Kapitalismus in Westeuropa im Kapitel zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation im ersten Band des Kapitals werde fälschlicherweise von einem Teil der russischen Kritik in eine geschichtsphilosophische Theorie des allgemeinen Entwicklungsganges verwandelt, der allen Völkern schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer die geschichtlichen Umstände sein mögen, in denen sie sich befinden, um schließlich zu jener ökonomischen Formation zu gelangen, die mit dem größten Aufschwung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit die allseitige Entwicklung der Menschen sichert. Also hier ist natürlich vom Kapitalismus die Rede. Der zentrale Begriff, den Marx in diesen Texten mobilisiert, ist der des historischen Milieus, womit er sozusagen eine Spezifik der dortigen gesellschaftlichen Situation beschreiben will. Marx geht davon aus, dass die russische Ackerbaugemeinde sich die Ergebnisse der kapitalistischen Produktionsweise des Westens aneignen könne, ohne sich ihrem Modus operandi unterwerfen zu müssen, wie er schreibt. Sie würde so zum Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt in Russland beziehungsweise zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung. Auch dazu ein Zitat aus diesem ersten Entwurf dieser Briefe an Vera Sasulic von 1881. Das ist vom historischen Gesichtspunkt aus äußerst günstiger Umstand für die Erhaltung der Ackerbaugemeinde auf dem Weg ihrer Weiterentwicklung, dass sie nicht nur Zeitgenossin der kapitalistischen Produktionsweise des Westens ist und sich daher deren Ergebnisse aneignen kann, ohne sich ihrem Modus operandi unterwerfen zu müssen, sondern dass sie auch die Periode überdauert hat, in der sich das kapitalistische System noch intakt zeigte. Die Annahme ist hier, dass es eine weltweite kapitalistische Krise gibt, die 1879 beginnt. Will ich jetzt gar nicht problematisieren, diese Einschätzung, aber sozusagen die entscheidende politische Schlussfolgerung daraus kommt jetzt. Nun durchlebe dieses kapitalistische System eben eine Krise, die mit der Beseitigung des Kapitalismus und der Rückkehr der modernen Gesellschaft zu einer höheren Form des archaischen Typus des kollektiven Eigentums und der kollektiven Produktion enden wird. Also hier ganz deutlich, es geht sozusagen um einen Zurück zu diesen kollektiven Produktionsformen. Ich glaube daher, dass Marx tatsächlich in allen vier Dimensionen des Eurozentrismus, die ich anfangs aufgemacht habe, in dieser Auseinandersetzung bricht. Es gibt nicht mehr die Annahme einer einseitigen Überlegenheit der westlichen Gesellschaft. Im Gegenteil, die östlichen Gesellschaften verfügen mit ihrem Gemeineigentum sogar über einen Vorzug gegenüber den westlichen Gesellschaften. Es gibt auch keine imaginäre Erforschung der nicht-westlichen Welt mehr. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass es im Wesentlichen auf sozialwissenschaftlicher Literatur basiert, was Marx hier als Einschätzung äußert. Und das ist auch ganz entscheidend, gegen so einen uniformisierenden, essentialisierenden Blick, es werden konkret soziale Auseinandersetzungen sich angeguckt. Also das Eindringen des Kapitalismus in Russland wird ganz stark verbunden mit der Analyse der Kräfteverhältnisse innerhalb der russisch-sozialrevolutionären Bewegung. Es gibt auch nicht mehr die Annahme, dass Modernisierung gleich Verwestlichung ist. Vielmehr ist Russland in mancher Hinsicht ein Entwicklungsmodell für den Westen. Die Rückkehr, wie vorhin gesagt, das Zitat, die Rückkehr der modernen Gesellschaft zu einer höheren Form des archaischen Typus des kollektiven Eigentums. Und auch in der letzten Dimension, also das, was ich im Anschluss an die Globalgeschichte als Eurozentrismus kritisiert habe, kann man sehen, dass mit dem positiven Bezug auf die russische Dorfgemeinde Europa in kommunistischer Perspektive zur Provinz wird. Und es wird eine politische Interaktion zwischen verschiedenen Weltgegenden gedacht. Die Revolution in Russland könne, wie es bei Marx heißt, zum Signal einer proletarischen Revolution im Westen werden. Sie könnten sich einander ergänzen. Aus dem eingangs konstatierten Missstand, dass es in der Marx-Debatte eigentlich keine systematische Auseinandersetzung mit Marx-Eurozentrismus gibt und dass in der postkolonialen Theorie meist sehr oberflächlich über Marx geredet wird, beziehungsweise die Auseinandersetzung mit ihm in den Texten 1853 über den Britenkolonialismus in Indien endet. Ich denke, aus diesem Missstand lässt sich nur entkommen, wenn beide Wissensfelder voneinander, beide Diskurse voneinander lernen und nicht so hermetisch abgeschottet universitär nebeneinander existieren, wie das meist der Fall ist. Ich glaube, dass die Marx-Debatte von der postkolonialen Theorie einiges lernen kann über historische Unterschiede und kulturelle Spezifika der nicht-westlichen Welt. Und ich glaube aber auch, dass die Marx-Debatte für sehr viele Bemühungen in der postkolonialen Theorie den Horizont abstecken kann, den theoretischen Horizont, vor allem wenn es darum geht, internationale Arbeitsteilung zu denken. Die Frage stellt sich natürlich, was steht dieser Debatte bisher entgegen? Ich glaube, da sind vier Punkte zu nennen. Einerseits von Seiten der postkolonialen Theorie, vor allem eine umfassende und systematische Auseinandersetzung mit Marx, die noch nicht mal auf der Ebene der Exzerpte unbedingt ankommen muss, sondern es reicht tatsächlich schon, das publizierte Material zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, auch da würde man schon sehen, dass das alles ein bisschen komplizierter ist. Und natürlich liegt in dieser Auseinandersetzung auch die Bedeutung der zweiten Mega, die, wie gesagt, noch sehr viel weiteres marxisches Material publiziert. Vielleicht aber viel interessanter ist, dass von der Marx-Debatte einiges diesem Dialog auch entgegensteht. Ich denke, dass es darum gehen muss, in der Marx-Debatte Widersprüche und Komplexität des Kapitalismus in globaler Perspektive zu denken. Dass die Marx-Debatte aufhören muss mit Totalisierungserzählungen von der Ausbreitung des Kapitalismus vom Zentrum zur Peripherie und ein adäquates Verständnis des Kolonialismus entwickeln muss, nicht eben nur, wie es oft der Fall ist, als Nebengeschichte eines Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus in Westeuropa. Es muss meines Erachtens in der Marx-Debatte auch darum gehen, ein anderes Verständnis von historischem Fortschritt zu gewinnen. Die sogenannte Weltsystemtheorie, also Wallerstein ist da vor allem einer der maßgeblichen Protagonisten, haben in diese Richtung gearbeitet. Sie beenden eigentlich die Vorstellung eines evolutionären Durchbruchs des Kapitalismus durch Ablösung einer herrschenden feudalen Gruppe und gehen davon aus, dass der Feudaladel sich in Westeuropa einem radikalen Strukturwandel willentlich unterworfen hat, weil er die Auflösung dieser Strukturen wahrgenommen hat. Das heißt, es geht um die Abkehr von einer Fortschrittsvorstellung, nach der der Kapitalismus immer automatisch eine Weiterentwicklung und eine Entwicklung zu einer besseren Gesellschaft darstellt. Und ich glaube, dass das auch eine politische Frage aufwirft, nämlich die Frage der Bewertung dessen, was eigentlich Fortschritt ist. Ich glaube, dass viele Kriterien, die im marxistischen Diskurs diesbezüglich umhergeistern, beispielsweise die Entwicklung von Produktivkräften, ein sehr schwaches Kriterium ist und dass es eher um umfassende Herrschaftsfreiheit gehen muss. Und dass Fortschritt natürlich dementsprechend auch kein Automatismus ist, sondern etwas, was erkannt werden muss. Und ein letzter Punkt. Ich glaube, es muss in der Marx-Debatte darum gehen, einen theoretischen Raum für Kontingenz zu öffnen, dass Warenproduktion, Privateigentum, Lohnarbeit und eine bestimmte staatliche Verfasstheit bzw. die Ausplünderung peripherer Regionen in England im 17. und 18. Jahrhundert zur historischen Geburt des Kapitalismus zusammenwirkten, ist eine solche Kontingenz. Und ich glaube, diesbezüglich gibt es einiges Potenzial noch in der Althusser-Schule zu suchen, also dem Vorschlag einer nicht-theologischen, nicht-geschichtsphilosophischen Marx-Lektüre. Gut, abschließend. Marx hat zum Begreifen der wirklichen Conditions der nicht-europäischen Gesellschaften tatsächlich immense Zeit gebraucht, sich am Ende seines Lebens aber tatsächlich einigermaßen von den eurozentrischen Eseln emanzipiert. Ich denke, wir wären heute solche Esel, wenn wir die Herausforderung dieser Debatte oder dieses Dialogs, den ich hier skizziert habe, nicht annehmen würden. Meines Erachtens im Interesse einer herrschaftskritischen Gesellschaftstheorie, die von Marx genauso viel lernen kann wie von den postkolonialen Theorien. Dankeschön.